Das soziale Auffangnetz für Menschen, die keine Arbeit hatten, war in der Bundesrepublik in den Nachkriegsjahrzehnten lange Zeit recht breit und elastisch. Und wollte man es aufweichen, gab es dagegen massive Proteste. Im Haushaltbegleitgesetz von 1984 etwa hatte die Regierung unter Helmut Kohl das Arbeitslosengeld leicht gesenkt. Man bekam nun nicht mehr 68% des vorherigen Nettolohns, sondern nur noch 63%. Die Arbeitslosenhilfe, die einsetzte, wenn man 12 bis 32 Monate nach Beginn des Bezugs des Arbeitslosengeldes noch keinen Job bekommen hatte, wurde ebenfalls abgesenkt. Die Senkungen betrafen allerdings nur kinderlose Personen. Menschen, die ihre Arbeit verloren, konnten also über Jahre hinweg ihren Lebensstandard mit Abstrichen aufrechterhalten. Viele Firmen nutzten diese Regelung, um langjährige Mitarbeiter in eine Art Frühruhestand zu schicken, denn der Staat zahlte ihnen ja etwa 3 Jahre lang fast 70% ihres Gehalts weiter. Trotzdem kommentierte der Deutsche Gewerkschaftsbund die Situation der Arbeitslosen mit den Worten, die Kürzungen hätten eine neue Form der Armut entstehen lassen. So war Sozialpolitik.